Hier ist der Norddeutsche Rundfunk mit der Bibliothek des dritten Programms. Meine Damen und Herren, in den folgenden 30 Minuten hören Sie unter dem Titel Nachdenken über Musik ein Gespräch mit dem Pianisten Alfred Brendel. Brendel, der 1931 in Wiesenberg in Mähren geboren wurde und heute in London lebt, gehört zu den angesehensten Pianisten seiner Generation. Besonders in den letzten 5 Jahren hatte seine Karriere spektakuläre Züge. Als Interpret der Klavierwerke von Mozart, Schubert und Liszt hat er nicht nur modellhafte Einspielungen vorgelegt, sondern auch das Bild dieser Komponisten bei einer musikinteressierten Öffentlichkeit verändert oder doch zumindest um wichtige Elemente bereichert. Vor einigen Monaten hat Brendel im Pieper Verlag eine Sammlung seiner schriftstellerischen Arbeiten über Musik und Probleme der Interpretation veröffentlicht, die auch in der Musikwissenschaft nicht unbeachtet geblieben sind. Hanjo Kesting hatte am 11. Dezember vergangenen Jahres Gelegenheit zu einem Gespräch mit Alfred Brendel, als der Pianist mit Mozarts Klavierkonzert B-Dur, Köchelverzeichnis 595, bei einem Konzert des NDR-Sinfonieorchesters unter der Leitung von Sir Georg Scholti in Hamburg gastierte. Herr Brendel, wenn es so etwas gäbe wie musikalische Weltranglisten, Weltranglisten für Pianisten, es gibt so etwas glücklicherweise nicht, aber wenn es so etwas gäbe, dann stünden Sie dort ohne Zweifel auf einem vorderen Platz. Sie zählen zu den wenigen bedeutenden Pianisten unserer Zeit und Ihre Karriere hatte gerade in den letzten 5 oder 6 Jahren spektakuläre Züge. Da ist nun viel über Sie geschrieben worden und zwar in einem Sinn, dass Sie nicht nur zu den bedeutenden Pianisten zählen, sondern auch einen besonderen Platz unter Ihren Kollegen einnehmen. Es gibt Schlagworte wie Philosoph am Klavier, Denker am Klavier. Das sind einige der Charakterisierungen oder Etikettierungen, die für Sie verwendet werden. Sind Sie darüber eigentlich glücklich? Oder können Sie sich selbst mit diesen Schlagwörtern in Verbindung bringen? Also das Wort Philosoph hat mich immer etwas erstaunt. Dass ich über Musik zu denken versuche, will ich gar nicht verbergen. Das fand ich mit der Zeit immer notwendiger. Nur muss ich betonen, dass natürlich das Gefühl immer der Ausgangspunkt ist. Also wenn ich ein Stück analysiere, dann tue ich das meistens, wenn ich es schon sehr gut kenne, dann fallen mir immer mehr Sachen in der Musik auf, die ich vielleicht mir selbst klar machen und sogar anderen mitteilen will. Und so beginnt das Denken. Übrigens war Schnabel auch derselben Meinung, dass man ein Stück nicht vorher, sondern erst nachher analysieren soll. Der Pianist Arthur Schnabel. Ja. Wie sehen Sie überhaupt in der musikalischen Interpretation das Verhältnis von Verstand und Gefühl, von Intellekt und Emotion? Das Gefühl ist die Quelle. Und also das Alpha und Omega. Und was dazwischen liegt, ist das Denken, der Intellekt als kontrollierende, aber nicht notwendigerweise als leitende Instanz. Nun haben Sie vor gut einem Jahr ein Buch veröffentlicht. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Philosophen am Klavier. Ein Buch veröffentlicht, das Nachdenken über Musik heißt und das eine Sammlung Ihrer Aufsätze enthält. Ein Pianist, der Bücher schreibt, der muss ja nun zu Missverständnissen Anlass geben und darf sich am Ende nicht wundern, wenn man ihn für einen Intellektuellen hält. Und das heißt in Sachen Musik in Deutschland ja immer noch für einen Verstandesmusiker. Stört Sie dieses Missverständnis? Das Missverständnis stört mich natürlich. Und die Öffentlichkeit müsste doch einmal darüber aufgeklärt werden, dass über Musik zu denken ja nicht notwendigerweise bedeutet, dass das Gefühl damit ausgeschaltet wird. Es gibt natürlich einen Typus von Musikern, bei dem das der Fall ist, aber ich kann nur hoffen, dass ich nicht dazugehöre. Muss man, wenn man Musik interpretiert, sie analysieren können, muss man sie reflektieren können? Das heißt, braucht man nicht nur eine spezifisch musikalische Intelligenz, sondern auch eine sich verbalisieren könnende Intelligenz dazu? Nein, das muss man keineswegs. Wenn Sie die großen Interpreten der letzten 100 Jahre betrachten, dann finden Sie genügend Fälle von Leuten, die instinktiv musiziert haben, die zwei Handwerk genau verstanden, die innerhalb dieses Handwerks eine großartige Kontrolle hatten, die aber nie in der Lage gewesen wären, nun zu sagen, was sie im Einzelnen tun. Die Kontrolle entzog sich eben der Sprache, den Denkvorgängen. Nehmen Sie die zwei großen Dirigenten des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, Bülow und Nikisch. Bülow, der Intellektuelle, der elegante Schriftsteller, der sarkastische Verfechter von musikalischen Ideen, und Nikisch, der instinktive Musiker. Beide waren sicherlich großartig in ihrer Weise, und beide Möglichkeiten gibt es natürlich auch heute, wobei die des instinktiven Musikers wahrscheinlich häufiger vorkommt. Ist denn die musikalische Analyse, das heißt die intellektuelle Arbeit an einem Werk, für die Interpretation auch von einer praktischen Bedeutung? Können Sie Beispiele nennen? Es kommt auf die Art der Analyse an. Es gibt analytische Vorgänge, die dem Interpreten direkt nichts nützen oder ihm vielleicht sogar Sachen bewusst machen, die er besser empfinden sollte. Ich persönlich zum Beispiel analysiere Stücke harmonisch normalerweise nicht, obwohl ich natürlich komponieren mal gelernt habe und selbst komponiert habe und weiß, wie das System der funktionellen Harmonik nun vor sich geht. Ich möchte sie lieber empfinden, ich möchte die Spannung von einer Harmonie zum anderen spüren. Und wenn man so genau weiß, wo die wichtigen Vorgänge liegen, kann das Wissen die Naivität dieses Spürens manchmal beeinträchtigen. Es kommt ja auf das genaue Ausmaß an dieser Spannung. Es kommt darauf an, dass es kein zu wenig und kein zu viel gibt. Wenn man genau weiß, dass man ein wenig zurückhalten muss oder dass der Klang sich ein wenig verändern muss, dann nützt einem das nichts, solange man nicht genau spürt, wie viel. Es gibt andere Möglichkeiten der Analyse, wie zum Beispiel eine, die mir selbst eingefallen ist, während des immer wiederholten Studiums von Beethoven-Sonaten. Also das ist das Wahrnehmen der Verkürzungstechnik bei Beethoven. Und das finde ich nun ungeheuer wichtig für mich als Spieler, weil bestimmte Spannungsverhältnisse dadurch klar gemacht werden, die unmittelbar auf das Spiel einwirken und die das Gefühl nicht hemmen, sondern manchmal sogar unterstützen. Herr Brendel, ich möchte jetzt einen Sprung machen in diesem Gespräch und Sie etwas mehr Privates fragen, etwas so fern und naheliegendes wie die Frage, ob Sie Ihren Beruf lieben. Ja, ich liebe meinen Beruf, trotz aller Sorgen und Ängste und trotz aller Gefühle des Ungenügens, die damit manchmal verbunden sind. Ich fühle mich privilegiert, weil ich etwas tue, was ich mit Überzeugung tun kann, was mich keinen Tag reut. Ich übe gerne, weil das Üben mir immer neue musikalische Dinge klar macht, oder es gibt in wirklich guten Kompositionen immer etwas zu entdecken. Und ich sehe auch keine Gefahr der Routine bisher. Mein Gedächtnis ist nicht so glänzend, dass die Routine für mich gefährlich wäre. Ich muss mir Sachen immer wieder ins Gedächtnis rufen und bin dadurch vielleicht imstande, sie auch immer wieder anders zu sehen. Nun haben Sie von Sorgen und Ängsten, auch von Sorgen und Ängsten gesprochen. Mögen Sie darüber etwas sagen? Gibt es so etwas wie Leiden an dem Beruf, beispielsweise Kommunikation mit dem Publikum? Die hat mich lange sehr viel Kopfzerbrechen gekostet. Das heißt, ich habe das früher gar nicht bemerkt, dass da etwas nicht funktioniert, und bin erst allmählich draufgekommen. Und es wurde mir auch allmählich bewusst, warum. Aber ich kann es heute noch nicht genau erklären, warum es jetzt so leicht fällt seit einigen Jahren und mir vorher so schwer fiel. Es ist sicher eine ganze Reihe von Gründen, die da zusammenkommen. Eine größere Erfahrung des Hörens in einem Konzertsaal, des sich Einstellens auf, auf Entfernungen, so wie ein Schauspieler, der auf der Bühne steht und deutlich artikulieren muss und eine bestimmte Art von Mimik anwenden, damit man ihn auch noch hinten im Saal richtig versteht. Das ist aber nur eine Seite davon. Die andere war, dass ich dem Publikum gegenüber bis zu einem unerlaubten Grad skeptisch war. Ich bin heute noch etwas skeptisch, ich bin überhaupt von Natur sehr skeptisch, aber damals hatte ich so den Eindruck, wozu sitzen die Leute eigentlich da, nicht wahr? Sie haben einmal geschrieben, das Publikum begrüßt das Gute wie das Schlechte gleichermaßen mit Freudengeschrei. Ja, das mag wohl stimmen, deswegen will ich mich auch vom Publikum nicht leiten lassen, aber ich freue mich doch sehr darüber, dass Kommunikation zustande kommt, dass ich den Eindruck habe, dass die Leute zuhören und teilnehmen an etwas, das uns alle gemeinsam betrifft und an etwas, das nun nicht auf mich persönlich so sehr gerichtet ist als auf die Musik. Und so die Musik als Energiequelle weiterzuleiten in einem gemeinsamen Strom, ist nun schon etwas, was ich sehr schön finde, selbst wenn man manchmal missverstanden wird. Sie haben also keine direkten pädagogischen Absichten oder wenn sie vorhanden sind, dann nur auf dem Weg über die Musik? Nur auf dem Weg über die Musik. Pädagogische Absichten sind insofern vorhanden, als ich nie, sagen wir zu 95%, nie etwas gespielt habe, was man von mir wollte oder was das Publikum von mir wollte. Ich glaube, dass man in der Wahl des Repertoires und in der Art, die Stücke zu spielen, völlig unabhängig bleiben muss. Und genauso wie das dritte Programm der BBC idealerweise nicht das senden sollte, was die Leute am liebsten hören, sondern das, was sie hören sollten. Herr Brendel, Sie haben im Lauf von rund 25 Jahren eine ungewöhnlich große Zahl von Schallplattenaufnahmen gemacht. Das legt die Vermutung nahe, dass Sie besonders gern im Aufnahmestudio sind und den Konzertsaal jedenfalls nicht bevorzugen. Ist das richtig? Das würde ich eigentlich nicht sagen. Ich glaube, ich bevorzuge den Konzertsaal, bin aber hinreichend interessiert und fasziniert an der Schallplattenarbeit, um sie immer weiter fortzuführen. Ich hatte viel Gelegenheit, Schallplatten zu machen. Und ich habe durch das Aufnehmen auch sehr viel für mich selbst gelernt. Ich habe gelernt, mir genauer zuzuhören. Ich sammle aber auch Bänder von Konzertaufführungen, Konzertmitschnitte, von denen habe ich vielleicht noch mehr gelernt. Und die ermöglichen es mir, mit dem Stand meiner Entwicklung vertraut zu bleiben und sozusagen auch von außen zu hören. Man hört ja bei einem Konzert auch selber zu, aber das hat, wie Sie sich vorstellen können, seine Grenzen. Man ist da doch sehr angespannt und man sitzt eben nicht unten, sondern oben. Und ein Mikrofon gibt dann doch vielleicht eher den Eindruck wieder, den das Publikum hatte. Man sieht sich ja auch selbst wahrscheinlich ein wenig als historisches Phänomen in seiner eigenen Entwicklung. Beispielsweise was die Schallplatte betrifft, so haben Sie Ihre Aufnahmen, ich möchte mal sagen, in zwei Stufen gemacht. Einmal zu einer Zeit, wo Sie viel aufgenommen haben, in der Sie, ich darf sagen, noch nicht so berühmt waren. Und dann jetzt gewissermaßen die zweite Stufe. Wenn Sie das miteinander vergleichen oder wenn Sie Ihre früheren Aufnahmen hören, wie finden Sie sich dann? Wie stehen Sie zu sich selber? Ist das eine wertende Betrachtung oder eine mehr historisch-entwicklungsgeschichtliche Betrachtung? Beides natürlich. Also der historische Eindruck ist wahrscheinlich bei mir selbst noch viel stärker als bei manchen anderen Hörern dieser Platten. Ist für mich auch manchmal geradezu erstaunlich, alte Aufnahmen zu hören, weil ich den Eindruck habe, es spielt da eine andere Person und dann muss ich genau nachdenken und die Verbindungsglieder suchen, die mich mit dieser Person doch irgendwie verwandt erscheinen lassen. Es gibt übrigens auch zwischen diesen beiden Perioden der Aufnahme ein Bindeglied. Das sind die Aufnahmen, die ich für Vanguard gemacht habe und die jetzt zum Teil bei Electrola wieder herausgekommen sind. Und davon habe ich eine oder die andere auch noch ganz gern. Herr Brendel, rein äußerlich betrachtet, gibt es in Ihrer Karriere einen großen Sprung, den plötzlichen großen Sprung nach vorn. Vor 6, 7 Jahren, glaube ich, mich zu erinnern. Ist das richtig? Und wenn es richtig ist, entspricht dem auch eine innere Entwicklung, eine Art musikalischer Reifprozess? Immerhin sind Sie seit mehr als 25 Jahren Pianist. Ich glaube, dass die Entwicklung ziemlich stetig verlaufen ist. Man hat es aber von außen her anders bemerkt. Und zwar ganz besonders in Deutschland, wo meine frühen Platten eigentlich kaum akzeptiert wurden. Man fand sie technisch so schlecht, dass man sie dann musikalisch gar nicht angehört hat. Das ist ja leider hier auch heute diese für mich ziemlich ärgerliche Überbewertung von rein technischen Komponenten bei Schallplattenaufnahmen. Während im Ausland diese Platten ernst genommen wurden und dadurch auch äußerlich sich meine Karriere etwas anders abgespielt hat. Es hat aber, wie gesagt, vor 7 oder 8 Jahren dieser merkwürdige Sprung insofern stattgefunden, als die Kommunikation mit dem Publikum besser funktionierte. Trotzdem erkläre ich mir das mehr als das ganz langsame Steigen einer Quecksilbersäule in einem Thermometer und so fast unmerklich kam sie in der Nähe des Siedepunktes und dann beginnt plötzlich alles zu sieden, nicht wahr? Das ist eigentlich ein grotesker Vorgang, dass dann die Agenten und Schallplattenfirmen sich den Telefonhörer gegenseitig aus der Hand reißen, während vorher eben jahrelang vergleichsweise nichts passierte. Sie sind Österreicher, Herr Brendel, in Graz und später in Wien haben Sie gelebt, sind dann aber Anfang der 70er Jahre nach London gegangen. Hatte das nur äußere Gründe oder auch tiefere Bedeutung? Ich muss vorausschicken, dass ich keine besonderen Heimatgefühle habe. Ich bin in der Tschechoslowakei geboren, in Jugoslawien aufgewachsen, bevor ich nach Graz kam. Ich habe außerdem eine italienische Großmutter. Ich bin also eigentlich eine K- und K-Mischung. Ich freue mich darüber, dass die Heimatgefühle nicht sehr entwickelt sind. Das macht mein Leben wesentlich leichter. Aber wenn ich mich irgendwo zu Hause fühle, dann ist es London. Und zwar war das schon seit einiger Zeit so, als ich noch in Wien lebte. Ich bin ein Großstadtmensch und London ist die große internationale Stadt in Europa heutzutage, sicherlich auch die führende Musikstadt, wenn man sich nicht ausschließlich auf die neue Musik konzentrieren will. Die führende Theaterstadt. Die Leute sind mir sympathisch. Die Liberalität der Leute auch im Umgang miteinander. Der Eindruck, dass dort vielleicht doch ein bisschen mehr aus der Geschichte gelernt wurde als woanders. Brendel, ich möchte Sie auch fragen etwas zum Problem des Repertoires. Das Repertoire ist bei Ihnen außerordentlich breit, da gibt es keine Spur von Spezialistentum. Dennoch ist es im Wesentlichen, und das ist ganz natürlich bei einem Pianisten, das klassisch-romantische Repertoire, also Mozart, Schubert, Beethoven, Liszt, Brahms. Auch Schönberg und Bartok sind eingeschlossen, aber sie spielen eigentlich nicht avantgardistische Komponisten. Interessiert Sie das nicht? Es interessiert mich sehr. Das hat nun auch zu einigen Missverständnissen Anlass gegeben. Man soll bitte nicht aus der Tatsache, dass ich die Stücke nicht spiele, schließen, dass ich mich nicht leidenschaftlich damit beschäftige. Ich bin in meinem musikalischen Geschmack sehr avantgardistisch. Und einige der wirklich interessanten Komponisten von heute sind Freunde von mir und kommen in meine Konzerte, wenn ich Schubert spiele, was mich dann natürlich ganz besonders freut. Ich spiele die Musik nicht, weil ich mich darauf spezialisieren müsste. So wie mein Talent gemacht ist, müsste ich meine ganze Zeit darauf verwenden, die Sachen zu lesen, und genügend gut zu spielen. Und ich musste mich da entscheiden und ich habe mich also für das ältere Repertoire entschieden. Ich bewundere aber Kollegen wie Pollini, die es offenbar fertig bringen, beides miteinander zu verbinden. Dann fällt mir auf, dass zwei Komponisten in ihren Programmen nicht gerade fehlen, aber doch zu kurz kommen, die eigentlich bei anderen Pianisten zum eisernen Bestand gehören, nämlich Schumann und Chopin. Also bei Schumann habe ich erstens doch ziemlich viel schon gespielt und da kommt noch sehr vieles in den nächsten Jahren nach. Chopin ist allerdings, das habe ich mit Absicht jetzt auch schon seit längerer Zeit ausgeklammert, und zwar ebenfalls, weil ich den Eindruck habe, dass ich mich ganz auf Chopin spezialisieren müsste, um ihn genügend gut zu spielen. Wenn ich zurückschaue auf die Pianisten seit Liszt, dann sehe ich, dass die Chopin-Spieler fast alle Spezialisten waren, mit etwas benachbarter Musik rundherum. Das ist also der Typus des Chopin-Spielers und der Typus des Pianisten, der das deutsche Repertoire oder das übrige Repertoire beherrschte, sich gegenüberstanden. Vielleicht ändert sich das eines Tages, aber ich sehe das für mich jedenfalls nicht. Ungewöhnlich ist Ihr andauernder und leidenschaftlicher Einsatz für Liszt. Warum Liszt? Ja, der Einsatz war vor 15 oder 20 Jahren ungewöhnlicher als heute. Inzwischen hat man ja doch teilweise erkannt, dass Liszt nicht der Bösewicht war, für den man ihn gehalten hat. Es ist wesentlich in den Werken Liszt eine Auswahl zu treffen. Ich glaube, dass unter den Klavierwerken 60 bis 80 Werke zur großen, wichtigen Klavierliteratur gehören. Ich bin nicht überzeugt von seinen Orchester- und Chorwerken, so interessante Ideen sie zum Teil haben. Ich glaube, dass er in erster Linie ein Meister der kleinen Form war, mit einer Ausnahme der H-Moll-Sonate, die allerdings für mich nun wiederum die wesentlichste Sonate ist, die nach Schubert komponiert wurde, und zwar in jeder Hinsicht auch als intellektuelle Leistung. Liszt ist in vieler Hinsicht für mich interessant geblieben, nicht nur, weil er der große Pianist war, der zugleich komponierte, nicht nur, weil er den Pianisten zu dem gemacht hat, was er heute ist, sondern nicht nur, weil er das Klavier in einer breiteren Weise ausgenutzt hat als irgendein anderer Komponist, mit einer größeren Skala der Gefühle, der Farben, der Emotionen, sondern auch, weil er immer ein Revolutionär war, wenigstens in seinen guten Werken, weil er bis in sein Alter hinein Neues gemacht hat, und zwar mit großer Ehrlichkeit und mit seismografischer Empfindlichkeit bemerkt hat, wo die Musik hingeht, wo sie hinführt, früher als jeder andere Komponist seiner Zeit, früher auch als Wagner. Und das gehört zu den Qualitäten, die Liszt Musik auch heute interessant erscheinen lassen sollten. Nun war Liszt ja nicht nur Komponist, sondern auch Pianist, der vielleicht berühmteste Vertreter dieser Kunst im 19. Jahrhundert. Wie sehen Sie sich im Verhältnis zur Pianistentradition? Da gibt es natürlich viele Traditionen, aber können Sie sich zu einer besonders in Verbindung setzen? Also banal gefragt, haben Sie Vorbilder? Ich glaube, dass Liszt die erste Figur ist, die mir einfallen würde, zumindest in den Zielen, die er verfolgt hat. Er hat sie ja nicht immer ausgeführt, er hat Schumanns Werke sehr geschätzt, sie aber viel zu wenig gespielt in Konzerten, wie er später selbst eingestanden hat. Er hat Schuberts Sonaten geschätzt, sie nicht gespielt. Er hat Brahms mehr geschätzt, als man glaubt. Seine Schüler spielten ihm in den Kursen Werke von Brahms ziemlich oft vor. Er hat überhaupt so viel für seine Zeitgenossen getan. Er war der beste und unbestechlichste Kollege, den man sich vorstellen kann. in dieser Zielsetzung, auch in der Universalität dessen, was er machen wollte, kann er nur vorbildlich bleiben. War es auch für Busoni, der zweite Name ist, der mir einfällt. Im Übrigen sind es neben meinem Lehrer Edwin Fischer oder neben einem Pianisten wie Cortot, den ich noch ungefähr ein Dutzend Mal nach dem Krieg gehört habe, große Dirigenten und Sänger, die mich vor allem beeindruckt haben. Zwei Fragen, Herr Brendel, zum Abschluss. Sie haben ganz am Anfang dieses Gespräches einmal vom Ungenügen an der eigenen Interpretation gesprochen. Können Sie dieses etwas näher ausführen? Ja, ich empfinde mich doch sehr stark als ein Diener des Komponisten. Also ohne das, was der Komponist getan hat, wäre ich überhaupt nicht vorhanden. Und ich versuche, dem, was der Komponist getan hat, Genüge zu tun, soweit mir das möglich ist. Und die Unmöglichkeit wird ja jedem Interpreten immer wieder bewusst. Meisterwerke sind eben so beschaffen, dass sie sich nicht ausloten lassen, dass man immer wieder von einer anderen Richtung in sie hineinschauen kann, dass sie durch ihre Komplexität allein so anspruchsvoll sind, dass man meistens nur gewisse Seiten beleuchten kann und andere Seiten dann vielleicht vernachlässigen muss. Ich habe vorhin Liszt genannt. Es ist ja, gerade wenn man seine Klavierwerke überblickt, fällt einem auf, dass man als Liszt-Spieler vielleicht einer bestimmten Gruppe seiner Werke Gerechtigkeit widerfahren lassen kann, dafür aber eine andere Gruppe von Werken anderen überlassen muss, die diese Seite seiner Persönlichkeit besser begreiflich machen können. Das Ungenügen hat aber auch seine gute Seite. Man strengt sich immer weiter an, man versucht es besser zu machen und man gibt die Hoffnung nicht auf, dass man sich in einem positiven Sinn weiterentwickelt. Wie die Entwicklung verläuft, muss man für sich selbst beurteilen. Wie sie anderen Leuten erscheint, ist eine ganz andere Frage. Das überlasse ich dann den anderen zu beurteilen. Letzte Frage. Ich wollte diese Frage Ihnen schon stellen, als ich vor 6 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal ein Gespräch mit Ihnen geführt habe. Da spielten Sie in Hamburg das erste Klavierkonzert von Brahms. Und da fiel mir auf, dass Sie an beiden Händen die Fingerkuppen mit Pflaster umwickelt haben. Das ist auch heute noch so. Warum ist das so? Und meine Frage ist, behindert Sie das nicht beim Spielen? Nein, das behindert mich gar nicht. Im Gegenteil, es gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Da ich heute eines der leisesten Mozart-Konzerte gespielt habe, geht daraus auch hervor, dass ich es nicht tue, um mich beim Dreschen zu schützen. Bei pianistischen Gewaltanwendungen. Also wie bei den Trillern im ersten Brahms-Konzert? Ja, meine Fingernägel sind schwach, splittern leicht. Ich habe alles Mögliche versucht, was man da tun kann, aber ich bin jetzt doch mit den Pflastern am zufriedensten. Ich benutze sie seit mehr als 20 Jahren und bin so sehr daran gewöhnt, dass ich ohne Pflaster gar nicht mehr spielen kann. Sie nehmen auch gewisse Nagelgeräusche weg, die man manchmal hört, wenn man Klavier spielt. Und sie helfen einem sogar in der Hitze, weil die Pflaster nicht rutschen und Feuchtigkeit aufsaugen. Ich kann also meinen Kollegen nur empfehlen, Pflaster zu tragen. Norddeutscher Rundfunk, Bibliothek des dritten Programms. Nachdenken über Musik. Sie hörten ein Gespräch mit dem Pianisten Alfred Brendel, das Hanjo Kesting aus Anlass eines Gastspiels des Pianisten beim Symphonieorchester des Norddeutschen Rundfunks am 11. Dezember 1977 führte.